Recht ausdrucksstark, muss man wirklich sagen, aus dem Jahr 1970. The Rattles mit ihrem großen Hit The Witch. Eine Gruppe, die bereits Mitte der 60er als Beatband in Erscheinung trat. Es gibt auf Pop 2000 einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese Aufnahme vom Jahr 1961, die heute schon fast wieder modern klingt. Katharina und Silvio, The Peppermint Twist.